Erster Ahas wurde König. Er war der Sohn von Jotham. Das war im 17. Jahr von Peka. Zweiter Ahas war 20 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Er tat nicht, was Gott gefiel. Dritter, er lebte wie die Könige von Israel. Er tat schlimme Dinge. Er ließ seinen Sohn durch Feuer gehen. Vierter, er opferte auf Hügeln. Er opferte auch unter Bäumen. Fünfter, König Rezin und König Peka griffen Jerusalem an. Sie belagerten Ahas. Aber sie konnten nicht gewinnen. Sechster, König Rezin nahm Elat. Er gab es Edom. Er vertrieb die Leute aus Juda. Edomiter zogen dorthin. Siebter, Ahas schickte Boten zum König von Assyrien. Er sagte, ich bin dein Diener. Komm und hilf mir. Rette mich vor meinen Feinden. Achter, Ahas nahm Silber und Gold. Es war im Tempel und im Palast. Er schickte es dem König von Assyrien. Neunter, der König von Assyrien half Ahas. Er eroberte Damaskus. Er nahm die Leute gefangen. Er tötete König Rezin. Zehnter, König Ahas ging nach Damaskus. Er sah dort einen Altar. Er schickte ein Bild davon an Priester Uria. Elfter, Priester Uria baute einen Altar. Er baute ihn genau nach dem Bild. Ahas hatte es ihm geschickt. Zwölfter, Ahas kam zurück. Er sah den Altar. Er ging zum Altar hinauf. Dreizehnter, er opferte Tiere und Speisen. Er goss Wein aus. Er sprengte Blut an den Altar. Vierzehnter, der alte Kupferaltar stand vor Gott. Ahas verschob ihn. Er stellte ihn auf die Nordseite. Fünfzehnter, König Ahas sagte zu Uria, opfere auf dem großen Altar. Opfere für alle Leute. Spreng das Blut an den Altar. Sechzehnter, Priester Uria tat alles. Er tat es, wie Ahas es befahl. Siebzehnter, König Ahas nahm Teile vom Tempel weg. Er nahm das große Wasserbecken. Er stellte es auf Steine. Achtzehnter, er verlegte die Sabbatshalle. Er verlegte den Königseingang. Er tat es wegen des Königs von Assyrien. Neunzehntes, mehr über König Ahas steht in einem Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda. Zwanzigster, Ahas starb. Er wurde begraben. Sein Sohn Hiskia wurde König.